Zum Wühltag der Blutspender gab es am 14. Juni im Blutspenderzentrum des Gesundheitsministeriums der DIVJK eine Veranstaltung. Daran nahmen die Funktionäre des Bereiches Gesundheitspflege und der betreffenden Bereiche, die Blutspender, der ständige Koordinator der UNO und ständige Vertreter des Entwicklungsprogramms der UNO, der amtierende stellvertretende Vertreter der Weltgesundheitsorganisation und die Mitglieder der Vertretungen weiterer internationaler Organisationen in der DIVJK, die Delegation der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die in der DIVJK tätig ist, sowie die Angehörigen der ausländischen Botschaften. Am selben Tag gab es auch in den Bezirken die Aktivitäten zum Welttag der Blutspender.